Samstags geht der Pippi auf ein Bier mal in den Kelch, kommt mit der Melone stolz daher. Pippig ist nicht dumm, ein jedes Mädchen dreht sich um, denn mit Hut gefällt er ihnen sehr. Da sieht er eine, die sieht ihn nicht, das kann's nicht geben, diese Kleine, diese Feine, da muss er ran. Plötzlich hat er keinen Durst, was anderes plagt ihn mehr. Er lässt die Melone, er geht heute ohne. Und die Liebe nagt an Pippi sehr. Das ist eine, die hat Beine. Was für Beine, oh sind die schön. Das muss Pippi sehr beachten, na betrachten doch. Sie bleibt nicht stehen. Nun kommt Pippi nicht mehr auf ein Bier mal in den Kelch. Lange konnte man ihn hier nicht sehen. Er sucht sie seit Wochen, er ist schrecklich amorös. Oh, die Liebe macht ihn sehr nervös. Darum vergisst er auf jeder Tour seine Melone und nicht eine feine Kleine sieht ihn noch an. Sonntags kam der Pippi auf ein Bier stets in den Kelch, kam mit der Melone stolz daher. Traurig schauen die Mädchen nun den Kleiderhaken an, dort hängt die Melone, Pippi geht jetzt ohne. Was war er mit Melone für ein Mann? Ja, mit Melone war er noch ein Mann.